Ist besser, oder? Ja. Immer noch? Nein, ist okay. Immer noch? Okay. Bass ist okay. Das ist okay. Immer rein, weil die Stimme ja im Prinzip einen ganzen Durchgang braucht, bis du sie hörst. Okay. Ja. Moment. Okay, Moment. E-Mail, sorry. Kannst du ein Schlagzeug im Hintergrund laufen lassen? Was wollen wir denn spielen? Freundin ist gerade da. Die hat jetzt gefragt, was wir jetzt hier 16 Stunden lang gemacht haben. Jetzt müssen wir ein Ergebnis präsentieren. Bist du bereit? Ja. Gut. Oh, wir haben noch Besuch.